Vast op ons genau im Motti. So wie du bist, es ist keine Frau. Ich möchte jetzt was Nettes geben. Drum pass gut auf, was ich jetzt so. Du kriegst von mir ein Fussel, ein Fussel, ein Fussel. Denn ab und zu ein Fussel ist noch doch jeder gern. Hollerodi, hollerodi, hollerodi, hollerodi, hollerodi, hollerodi, hollerodi, hollerodi, hollerodi, hollerodi. Ja, manchmal brauchst du gute Nerven, so wie ich bin. Mit meiner Art. Doch immer wieder gibt es Tage, wo ich dir sag, ganz leise und zart. Du kriegst von mir ein Fussel, ein Fussel, ein Fussel. Denn ab und zu ein Fussel, das macht doch jeder gern. Das beste Stück von allen. Ja, dies ist wahr, so soll es sein. Drum wünschen wir dir alles Gute. Ja, recht viel Glück und Sonnenschein. Du kriegst von mir ein Fussel, ein Fussel, ein Fussel. Denn ab und zu ein Fussel, das mag doch jeder gern. Du kriegst von mir ein Fussel. Smoke.